William Murder in the beat. Jordan gegen alle euch Pisser. John zerstört jetzt alle ihr Wichser. Ich bin im Modus seit einigen Tagen. Kann ich nicht schlafen, möchte mich schlagen, nix mehr mit warten, ja. Für schlechte Karten, wenn ich am Zug bin. Nur Muschis im Game, weil ich mit den Hunden bin. Untouchable, weil ich im Underground tätig bin. Unavailable, wenn ich am Puffen bin. Unangenehm drauf, wenn ich betrunken bin. Weil ich in meine Gedanken versunken bin. Alle samt größer als ich. Doch gegen das Licht ist keiner von euch Schatten größer als ich. Alle sind so übertrieben laut und erstaunt verstaut sein. Der Kacke vor der Frau, der er traut. Doch genau diese Braut hat das alles vertauscht und ihre Seele verkauft. So wie die Rapper, die meinen, sie hätten den größten Schwanz und du keinen. Doch nur weil sie jetzt alle hier denken, wird das nicht von ihrer Scheiß Dummheit erblenken. Jedes Mal Gold, wenn ich klar kam und wieder kein Platz in der Einfahrt. Viel zu viel Tipps, die ich dort hab, weil sie per Post in mein Haus kam. Alle bekloppt, wenn ich losrap und jeden scheiß Text wieder wegflex. Komme fast vor wie beim Depp-Test. Alle wieder am Hype an, alle wieder am Hype dran. Ficke sie alle gemeinsam, viel zu lange schon einsam. Knipse sie alle jetzt aus, Mann, lange genug am Verhungern. Alter, siehst Jordan, du bist dran, kam ich sofort unter Zugzwang. Fighter fürs Recht, so wie Tupac, Spitte ist raus in der Booth, Mann. Doch selbst mal ein Album ganz gut war, zerfügt ihr es gleich so wie Juice, Mann. Jeder Song sofort One Take, mein ganzes Album war self-made. Ich war's besser als Cremate, das Beste von meinen Schuss Mixtapes. Alles, was ihr macht, peinlich, durch mich wird das alles bereinigt. IG wird immer verteidigt, selbst wenn im Knast ist, das alles nur ihm zu verdanken. Passe ihm hunderte Flanken. Digga, kurz atmen, lass das mal sacken, yeah. Wen juckt deine Meinung, Mann? Keiner, der dich noch leiden kann. Keiner, der uns vertreiben kann. Gleich ist für euch Feierabend. Hass, nehm mich als Talisman, komm, erziehen euch alle lang mehr. Was wir versprochen haben, nee, das ist nicht euer Kram. King war nur der Anfang, Mann, mehr als nur der Klassiker. Fair, wenn nur ein neuer kam. Schiss, als er mir näher kam. Care, was wir heute erfahren haben. Jeder kleine Gegner kann schnell Feuer fangen. William Murder in the beat.